Mit dem letzten Lied wollen wir uns von euch verabschieden. Schön, dass ihr so gut mitgemacht habt. Uns hat das Singen mit euch viel Spaß gemacht. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Laute Leute, leise Leute, alte Leute, junge Leute. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Sagen auf Wiedersehen, heut war es wieder schön. Alle Leute gehen jetzt nach Haus. Also dann, wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.